Der Affe von Katja Reinicke. Regie Thomas Leutzbach. Danke, ich danke Ihnen. Verehrte Gäste, ich danke euch, Freunde. Danke, vielen, vielen Dank. Aber nun bitte, ich bitte euch, es geht ums Ganze. Nicht mehr, nicht weniger. Es geht um die Chance, endlich neue Ideen in dieses Land zu bringen. Es geht um dieses Land, um diese Gesellschaft, um diese Menschen. Es geht um uns. Wir haben die Chance, endlich eine Gesellschaft zu formen, in deren Zentrum der Mensch steht. Unser Wahlprogramm ist im Kern sehr kurz. Der Mensch. Hier bin ich Mensch! Hier darf ich sein! Hier bin ich Mensch! Hier darf ich sein! Haare, Nägel, Papier, Plastik, ein langer Daumen, weite Spanne, langer Weg zwischen Daumen und Zeigefinger. Doch genug Feinmotorik zum Schreiben. Woher? Obwohl oder weil? 90% Wurmgene. Ein Wurm mit Feder und Papier, mit Computertastorgan. Warum Wurm? Weshalb jetzt der Wurm? Das Gemeinsame an Affe und Mensch. Beide 90% Wurm. Affenhirnwurm. Menschenwurmhirn. Affen, Menschen, Wurm. 10 Restprozent. Meine Existenz ist verboten. Verboten, aber nicht unmöglich. Ich bin ein Monstrum. Ein Beweis dafür, dass das Unmögliche nur zeitlich begrenzt ist, bis es möglich ist. Ich bin ein Geschöpf ohne Familie. Ohne Artgenossen. Keiner ist wie ich. Ich bin allein. Wir haben nur einen Tag Zeit. Los, wir machen ein Brainstorming. Ich notiere. Was fällt dir ein zu? Mordverdacht. Klar, weiter. Genversuche. Verbotene Experimente. Präsidentschaftskandidat. Professor, Wahnsinn. Tagebuch. Wessen Tagebuch? Testen. Abweichungen, Übereinstimmungen, Miller Tagebuch. Spekulation. Größenwahnsinn, Überlegenheitswahn. Du fängst an zu interpretieren. Na gut, jetzt du. Ja, Mord ohne Leiche. Adam Smiths Rolle im Institut. Verhältnis Smith-Professor. Verhältnis Smith-Miller. Was geschah vor 25 Jahren? Keine Behördenvorgänge, keine Papiere, keine Beweise, keine polizeilichen Ermittlungen. Keine Zeugen, keine Protokolle. Keine wissenschaftlichen Forschungsunterlagen. Vielleicht noch keine Chance? Kein Versuch, keine Chance. Meine Gestalt ist widersprüchlich, mein Denken ebenso. Manchmal möchte ich mich mehr recken, aufrechter gehen, die Knie zusammendrücken und elegant stolzieren. Das hebt die Stimmung. Aber dann merke ich, wie mein ganzer Rücken verkrampft, wie mein Hals beginnt zu schmerzen und mein Kopf dröhnt. Dann lasse ich die Schultern wieder fallen und schlenkere Arme und Beine. Zwischen Schlenkern und Stolzieren spielt sich mein Leben ab. Ja! Unser Ziel, ein humanistisches Land. Ich halte an der Stelle mal kurz an. Wie sehe ich aus? Gut. Die Scheinwerfer waren so grell und ich habe geschwitzt du wie ein... Du siehst prima aus, blendend. Und die Rasur? Ich hatte mich kurz davor rasiert. Wie ein Babypopo. Und auch deine... Haltung? Alles hängt von der Haltung ab. Haltung makellos. Schalt wieder an. Ich spule ein bisschen vor. Dahin, wo ich mehr zur Sache komme. Okay. Wir wollen die freie, individuelle Entfaltung des Menschen. Wir verstehen uns daher als radikale Humanisten. Für uns zählt der Mensch als Ganzes, von seiner Geburt bis zum Tode. Wir wenden uns gegen jede einseitige Ausbeutung seiner Fähigkeiten. Anderen geht es um die Verteilung der politischen Stimmen, um Mitwirkungskonzepte, um Verteilungsschlüssel wirtschaftlicher Potenziale. Aber der Kern, wo bleibt der Kern? Uns geht es um das Zentrum unserer Gesellschaft, ihr Herz. Das wollen wir erreichen, fördern, seine Energien nutzen, den Menschen selbst. Weshalb stoppst du schon wieder? Was ist? Ist das nicht zu dick mit dem Humanismus? Irgendwann kommen die Tierschutzverbände und versuchen mir etwas anzuhängen. Und von da ist es nicht mehr weit bis zu... Meinst du nicht, irgendeiner merkt etwas? Adam, du ziehst mit diesem Wahlprogramm seit 2 Jahren quer durch das Land. Ja. Was sollen sie noch merken, heute, einen Tag vor der Wahl? Theresa, Schatz, das weißt du genau. Und du weißt ebenso gut, dass es nicht den klitzekleinsten Beweis gibt. Bis auf das Tagebuch. Eben. Ach, ich hätte es längst vernichten sollen. Wir sind so weit gekommen. Wenn jetzt einer dir etwas anhängen wollte, wäre er selbst die Zielscheibe. Es wäre, als würde jemand den Humanismus angreifen. Die Menschheit selbst an den Pranger stellen, verstehst du? Diese Leute da im Saal, die sollen an gentechnische Experimente mit Menschen glauben? Sie kommen überhaupt nicht auf den Gedanken. Das liegt weit außerhalb ihrer Zielvorstellungen, sobald sie dich sehen. Hoffen wir, dass du recht hast. Hast du die beiden neben der Bühne gesehen, die kleine Blonde und den dicken Dunkelhaarigen daneben? Ja, Sue Klein und Robert Homan. Bleib ruhig, ein ganz normales Interview. Ich habe ein komisches Gefühl. Auf einem der Blätter, die Homan in der Hand hatte, stand eindeutig Highland Institut für genetische Forschungen. Wenn schon. Was denkst du? Sieh dir nochmal das Ende der Veranstaltung an, dann weißt du, was ich denke. Der Mensch sucht den Menschen, nicht das Tier. Und er wird den Menschen, der das Tier verschwinden ließ, nicht dafür strafen. Im Gegenteil. Stimmt. Darauf bauen wir ja. Ich wäre sonst niemals so weit gekommen. Aber so haben sie den besten Kandidaten, den sie sich nur wünschen können. Du kannst dich allerbesten Gewissens wählen lassen. Wo wäre ich ohne dich? Ganz einfach. Hinter Gittern. Dabei gilt, ständige Weiterbildungen und Schulungen sind Tagesprogramm. Wir werden uns weiterentwickeln. Fortschritt ist für uns kein technischer Begriff. Nein, Fortschritt heißt, der Mensch wird frei, sozial und kreativ. Wir wollen die Fähigkeiten aller Bürger zur Entfaltung bringen und nutzen. Erst dann werden die ganzen geistigen Potenziale nutzbar sein. Ohne Druck, ohne Zwang. Wir zerbrechen die alten Sklaventreiberpeitschen der Leistungsgesellschaft. Nicht Leistung zählt. Nein, ganzheitliche Befreiung zählt. Dann kommt der Rest wie von selbst. Leistung, technischer Fortschritt, wirtschaftliche Stärke. Ist meine Teilung gar keine Qual, sondern das Bewusstsein einer Kunst? Bin ich auserwählt? Bin ich kein Mischwesen, sondern etwas komplett Neues? Ich kann es einfach nicht entscheiden. Vielleicht später, vielleicht ein anderer. Deswegen halte ich jetzt einfach alles fest. Schreibe es hier auf. Woher auch immer diese Gedanken kommen. Was für ein Geschöpf es auch immer ist, aus dessen Perspektive ich es beschreibe. Es. Das bisher Unmögliche. Also, es gab ihn, diesen Norman Miller. Sie sind sich da nicht sicher? Mich interessiert Ihre Antwort. Aber Sie können nicht überprüfen, ob sie stimmt, oder? Sie werden morgen mit großer Wahrscheinlichkeit zum Präsidenten gewählt. Halten Sie es für vorteilhaft, in dieser Weise mit Fragen umzugehen? In welcher Weise? Nun, so ausweichend. Sie haben noch keine Frage, einfach nur mit Ja oder Nein beantwortet. Sie werden mich zitieren in Ihrem Artikel in der morgigen Frühausgabe. Natürlich. Und es wäre sehr gut für Sie, wenn Sie es schaffen könnten, einen handfesten Skandal ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Stimmt's? Uns geht es nur um die Wahrheit. Ah, welches ist denn Ihre Wunschwahrheit? Oh, das kann ich Ihnen sagen. Ein Artikel unter der Überschrift »Präsidentschaftskandidat Adam Smith unter Mordverdacht«. Lass das. Wir haben ein sehr interessantes Dokument zugespielt bekommen. Anonym. Ach ja? Es handelt sich um eine Art Tagebuch. Ach ja? Von Norman Miller. Das ist allerdings... Sie wissen von dem Tagebuch? Das habe ich nicht gesagt. Woher wollen Sie wissen, dass es echt ist? Immerhin kommt Ihr Name darin vor. Im Highland-Institut, in dem Sie ausgebildet wurden, gab es Menschenexperimente zur Artenkreuzung. Ich war damals aber nicht der Leiter des Instituts und damit nicht verantwortlich, selbst wenn Ihr Verdacht zutreffen sollte. Wenden Sie sich doch an Professor Benrath. Der könnte Ihnen da kompetent Auskunft geben. Sie wissen so gut wie ich, dass Professor Benrath seinen Verstand verloren hat. Und zwar kurze Zeit, nachdem Norman verschwand. Dass da ein Zusammenhang besteht, sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Da sind Sie weiter als seine behandelnden Ärzte. Ich besuche Benrath regelmäßig. Und wenn Sie ihm zuhören, haben Sie ganz und gar nicht den Eindruck, er habe seinen Verstand verloren. Ich habe nachweisen können, dass die Regulatorproteine so weit manipulierbar sind, dass durch unterschiedliche Kombinationen, Chromosomenappellationen, Mutationen, mitotische Rekombinationen und DNA-Methylierung möglich sind, die zu erheblichen Veränderungen führen. Der Alte lallt einen hübschen Quatsch, was? Nur weil wir nicht alles verstehen, was er sagt, ist das kein Quatsch! Sie zeichnen doch seine Äußerungen weiter für mich auf. Oder? Ah, geht klar. Jedem sein Hobby. Er kreist unaufhörlich in höchst komplexen Überlegungen und hat dabei den Kontakt zur Außenwelt völlig verloren, aber sein Verstand ist hellwach. Haben Sie ihn noch gar nicht aufgesucht? Interessant, dass Sie ihn nicht für verrückt hielten. Wieso hielten? Sie wissen das noch gar nicht? Er ist... Nein. Doch, gestern Morgen. Man hat mir nichts gesagt. Kurz vor seinem Tod muss er noch einmal sehr klar gewesen sein. Jedenfalls berichtet das sein Pfleger. Und anstelle der üblichen verquasten Fremdwörter sprach er mit einem Mal von Norman und seinem schweren Schicksal und dass Adam so ein schlechter Charakter gewesen sei, dass man ihm allerdings nichts nachweisen könne. Naja, so in der Art. Und das hat der Pfleger dann... Ja, der Pfleger hat sich an uns gewandt. Und dieses ominöse Tagebuch? Eine anonyme Zusendung. Auch erst gestern. Aber Sie schienen uns doch als Auskunftsperson wesentlich vielversprechender. Und als Skandalträger natürlich auch. Wer will schon etwas über die Vergangenheit eines durchgedrehten Professors lesen? Aber über dunkle Punkte im Leben des zukünftigen Präsidenten, das ist doch ganz was anderes, oder? Ganz recht. Die Vorstellung, unser Land könnte einen Mann an der Spitze haben, der bereit ist, sich über die Menschenwürde einfach so hinwegzusetzen und dabei im Wahlkampf keine Gelegenheit auslässt, genau die Menschen... Hören Sie, ich halte Sie beide für intelligente Zeitgenossen. Gut, ein gentechnisches Labor, ein verschwundener Norman Miller, Kreuzungsversuche... Zwischen Menschen und Affen. Das facht die Fantasie an, aber Sie müssen doch nur einfach mal ein wenig rechnen. Ich bin jetzt 50... Das Ganze ist vor rund 25 Jahren passiert. Norman war in meinem Alter kein Retortenbaby oder was immer sich eine sensationsgierige Öffentlichkeit ausmalen soll nach ihren Vorlagen. Uns geht es um das Verschweigen einer Straftat, Beihilfe, Vertuschung, Mord. Mord? Haben Sie eine Leiche? Was ist denn dann mit ihm geschehen? Das wissen Sie nicht. Woher? Steht das nicht im Tagebuch eines Halbaffen? Wie soll eine Leiche von ihrem Tod berichten? Sie sind witzig, richtig amüsant. Aber wo bleibt Ihre journalistische Objektivität? Ihre kritische Distanz? Wir sind keine Anfänger. Wir recherchieren, wir haben Quellen, suchen nach Zeugen. Und irgendwann beginnen wir dann zu schreiben. Ja, gesammelte Unsicherheiten und Schauergeschichten. Affenmensch im Highland-Institut. Es versteht sich doch von selbst, dass wir das Ganze schlüssig ordnen und fokussieren. Da bin ich aber sehr gespannt. Gut. Unsere Ausgangsthese lautet, der Inhalt des Tagebuchs ist echt. Und demnach war Norman, die Kreuzung der Affenmensch, hochintelligent und beliebt, während ein Student namens... Adam Smith eher mittelmäßig war. Ja, ja. Mit anderen Worten, wir haben den Verdacht, dass Sie ihn, auf welche Weise auch immer, aus dem Weg geräumt haben. Einen gewissen Norman, der nirgendwo erfasst ist. Ja, Darum konnte oder wollte man ihnen nichts nachweisen. Bei dem Opfer handelte es sich um ein offiziell nicht existentes Wesen. Ah, ein Geist, ein Phantom, das wird ja immer bunter. Worte. Nur einfache Laute. Krankheit. Affe. Du Affe. Sagt ein Affe zum anderen. Du Affe. Boing. Sagt der andere. Du Mensch. Beide reden nie wieder miteinander. Ach, wenn es nur so wäre. Boralismus. Seltsam. Wie ein Tag, ein Gespräch, eine einzige Information das ganze Leben ändern kann. Oder nicht ändern, sondern nur anders beleuchten. Gestern war ich noch einer von vielen. Ein bisschen haariger vielleicht, ein bisschen O-beiniger, aber ich fiel nicht weiter auf. Ein Clown. Okay, einer von vielen Clowns. Ein ulkiger Typ, der blöderweise auch noch gute Noten hat. Hey Freunde, seid ihr verstört? Habt's nicht gehört? Verklingelten da nicht gerade die Mensaglocken? Schluss jetzt mit dem Erquetschen, Erdampfen, zusammenklonen und kondensieren. Jetzt gibt's saftige Federviehmuskeln, weich gedampfte Grasspelzen. Geschnuppert, gebissen, gekaut, gelutscht. Du riechst noch Hunger. Lass das, du Quatschkopf. Aber ich gehörte dazu. Bis gestern war ich einfach ich. Ein komisches Ich, aber komplett. Heute bin ich nur noch halb. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Du bist gut, hat Benrad gesagt. Du bist der Beste. Du musst nicht glauben, du seist in irgendeiner Hinsicht dümmer als die Nur-Menschen. Es ist etwas Unglaubliches passiert bei dir. Du hast wirklich beides. Du hast die relativ größeren Stamm- und Kleinhirnteile eines Primaten und gleichzeitig das große Volumen eines menschlichen Großhirns. Deswegen bist du klug und außergewöhnlich einfühlsam zugleich. Du hörst doch auch mehr als andere, stimmt's? Ja, ich denke schon. Und riechen, überhaupt wahrnehmen. Sag mir, wo ich bis eben war. Ich kann nur raten. Aber möglicherweise... Ja, sag's. Möglicherweise spazieren im Park. Wie kommst du darauf? Als sie hereinkamen eben, da brachten sie einen Hauch von geschnittenem Gras mit. Sei gewiss, kein anderer hätte das bemerkt. Auch bei deinen wissenschaftlichen Arbeiten. Den anderen scheint doch oft verquer, wo du die Lösung suchst. Eben fernab des Naheliegenden. Darum hast du die verblüffendsten Ergebnisse. Wahr. Was ist? Ist Adam? Adam. Ein Mensch? Ein wahrer Mensch? Ein besonderer Mensch? Der erste Mensch? Der erste Mensch, der zu den anderen gesagt hat, du Affe? Und der Affe, das bin ich. Der, der zurückbleibt. Nicht der Beste, der Erstbeste, der auf der Strecke bleibt. Adam. Er wird weitergehen. Er wird es überall herum erzählen. Auch wenn Benrad alle Unterlagen über mich vernichtet hat. Adam wird seine Chance nutzen. Sag mal, Norman. Ist ja ein witziger Name für dich, ja. Was meinst du damit? Weißt du es eigentlich schon lange? Was weiß ich schon lange? Ja, dein großes Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Was redest du da eigentlich, Adam? Na, deine Herkunft. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll ist. Findelkinder gibt es immer wieder. Achso, du weißt es gar nicht, stimmt's? Wenn ich etwas nicht weiß, kann ich auch nicht wissen, dass ich es nicht weiß, oder? Ah, schon wieder so überheblich, unser kleiner Affe. Es reicht. Ich muss mich von dir nicht beleidigen lassen. Wieso beleidigen? Hier sind ein paar sehr delikate Aufzeichnungen, wie du siehst, eigenhändig von deinem Ben-Rädchen angefertigt. Höchst interessante Versuchsprotokolle, ja? Hier, die Beschreibung des Gorilla-Weibchens. Hier die Temperaturliste des humanen Samens und hier etliche Seiten später. Ich habe ihn Norman genannt. Gib das her! Hey, gib das her! Lass! Gib es her! Lass! Hey! Bisher haben sie nur wohlwollend über mich geschmunzelt. Ein komischer Kauz. Aber jetzt? Endlich können sie aufatmen und sagen, okay, er ist gut, weil er so ein seltsam strukturiertes Hirn hat. Aber wer weiß, was dieses Monsterhirn sonst noch ausbrütet. Irgendwie habe ich mir das eigentlich immer schon gedacht. Allein wie der geht. Und diese Haare. Und seine Beine. Der Gang. Normal ist das nicht. Tja, nun erscheinen seine genialen Ideen bei Lichte betrachtet doch mehr als Zufallstreffer. Auch ein Affe hat eben mal Glück. Ich meine, der kann doch nicht allen Ernstes hier bei uns bleiben, oder? Na doch. Im Labor natürlich. Bei den anderen Affen. Schnüffel nicht so. Bist du ein Hund? Nein, Onkel, ich bin ein Mensch. Nein, natürlich nicht. Mindestens 10% nicht. Die übrigen 90 Affen, Menschen, Hunde, Wurm. Und Menschen schnüffeln nicht. So auffällig, so animalisch, so gierig, so neugierig. Aber schwer zu riechen, den Duft einzusaugen, ohne die Nase zucken zu lassen. Adams Nase zuckt nicht. Adam, der Schnüffler. Sie haben ihn gehasst, nicht? Wen? Na, Norman. Warum sollte ich? Bevor er kam, waren Sie doch sozusagen Benrads rechte Hand. Ich war die ganze Zeit seine rechte Hand. Wo haben Sie die Unterlagen über Normans Herkunft gefunden? Die Forschungsprotokolle, die Benrad über seinen gelungenen Kreuzungsversuch anlegte? Solche Protokolle existieren nicht. Sie haben die Protokolle vernichtet, das steht für mich fest. So wie Sie auch Norman verschwinden ließen. Und der arme Professor ist darüber wahnsinnig geworden. Sie haben sein Lebenswerk zerstört. So sieht das Ganze für mich aus. Sein Lebenswerk zerstört. Wollen Sie damit sagen, Sie bedauern das? Eben noch waren Sie der Ansicht, solche Kreuzungsversuche seien ein Verbrechen. Und nun sprechen Sie von dem armen Professor, dessen Lebenswerk ich vernichtet haben soll. Passt das zusammen? Auf jeden Fall passt da etwas anderes sehr gut zusammen. Sie sind doch mit Benrads Tochter Theresa verheiratet, oder? Oh ja, und zwar überaus glücklich. Sieht sie das auch so? Oder waren Sie da nur die zweite Wahl für Theresa und ebenso für den Professor? Zweite Wahl? Sie bezeichnen mich als zweite Wahl? Woher nehmen Sie... Ach so, natürlich. Dieser Norman war ein toller Knabe. Der war so toll, dass er für Theresa natürlich automatisch die Nummer eins sein musste, während der dumme, verklemmte, ehrgeizige Adam eigentlich gar keine Chance bei dieser tollen Frau hatte. So meinen Sie, oder? Wir gehen davon aus, dass Norman auch in Theresa verliebt war. Sie waren ein Paar. Ach so, ja, das passt natürlich ins Bild. Dieser Halbaffe war ein steiler Hecht, so ein richtiger Potenzbulle. Ein Urtyp ganz einfach, der ideale Lover. Oh, du schmeckst gut. Gut. Aprikose. Oh. Und Vanille. Und ein Hauch von Kalbsmedaillon. Willst du mich jetzt fressen, oder was? Du. Ja? Du. Ich? Du Wilder. Berggorilla. Mit deinen Haaren, die dir aus dem Kragen wachsen und den O-Beinen. Ja, ja, ja. Und mit deinen unverschämten Zärtlichkeiten. Ja. Ich schnüffel. Schnupper. Schau ich stark. Hey. Du bist komisch. Ja? Du auch. Ich finde dich so komisch duftig. Komisch glatt und urkomisch süß und so wahnsinnig ernst. Du bist anders als alle anderen Männer. Nicht ein bisschen Ähnlichkeit mit Nummer 423? Oder mit diesem braven, wohlerzogenen Adam? Ach, bist du schon wieder eifersüchtig. Du weißt doch, dass keiner... Ja? Keiner? Keiner kann mit dir mithalten. Ja. Du bist verrückt. Meinst du? Mhm. Weil ich dich liebe? Oder weil ich dich liebe. Oder weil ich dich... Oh, bring dich in Sicherheit. Jetzt bist du dran. Oh, ich bin dran. Ich bin dran. Ein Affe und das schönste Mädchen der Welt. King Kong und die weiße Frau. King Kong mit überdurchschnittlichen Leistungen, aber zu viel schwarzer Wolle am Körper. Du bist der Beste. 120%. Im Hirn, da ist wieder zu viel. Zu viel Stammhirn, zu viel Kleinhirn. Was fehlt? Die Übermacht des Großhirns, sein Rassismus, der das Stammhirn zum Schweigen bringt und das Kleinhirn. Und der erste Preis in diesem Studienjahr geht an einen ganz jungen Studenten mit herausragenden Leistungen. Bitte kommen Sie nach vorne. Norman Miller. Was? Der? Der Schwachkopf? Klar, der. Der hat mehr auf dem Kasten als du. Ihr meint wohl, man müsste jeden direkt ansehen, was er in der Binde trägt. Das wäre ja gerade zu tragisch für dich. Bitte? Hättest du das gedacht? Sympathisch ist er ja, aber für mich kein Überflieger. Der ist so ungefähr der Letzte, dem ich das zugetraut hätte. Darf ich um Ruhe bitten? Ich denke, Norman hat einen Applaus verdient. Hi, Leute. Ich berieche euch. Ich begrüße euch. Ihr riecht übrigens nach Hunger. Stimmt's? Wenn ich mich recht zurückerhöre, dann verklingelten gerade die Mensaglocken. Ich will nicht schuld sein an eurem Dahinhungern. Aber lasst mich euch ganz drückendst verküssen für all die freundschaftlichen Dreingaben, die zu diesem Preisvertreiben mit hingeholfen haben. Ohne euch kein Preis. Wir haben ihn gemeinsam erquetscht, erdampft, zusammengeklont und tröpfchenweise kondensiert. Mein Herz schlägt schon den Spulwürmern im nächsten Semester entgegen. Auf zu neuen Taten, beleibteste Mitgenetiker! Norman, ich bin sehr stolz auf dich. Vielen Dank, Professor. Ich freue mich, wenn Sie stolz auf mich sind. Du hast die Prüfungen sozusagen 120%ig geschafft. Die ganzen Zusatzaufgaben noch dazu. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals ein Student fertiggebracht hat. Ich übrigens auch nicht. Hä? Ach, das liegt an meinem guten Lehrer. Du sprichst zwar mit mir, aber siehst mich nicht an. Du starrst die ganze Zeit aus dem Fenster. Was ist los? Ach, wie soll ich es sagen? Zart, hauchzart und samtig, federleicht und rosa. Unter dem Himmelblau fiepsen die Federschwinger, rauschig. Was ist los, Norman? Bist du verliebt? Verliebt? Ja. Dieses Schwirren, Surren, Summen in mir, weit. So viel Luft und Duft. Ja, ich glaube, verliebt. Verrätst du mir die Glückliche? Hat sie es Ihnen noch nicht gesagt? Wer? Die Duftige, Samtige. Ich bin in sie verliebt. Unsterblich, unverrottbar. Sie ist so wohlschmeckend, Ihre Tochter Theresa. Nein. Nein, was? Sie? Du? Nein, du doch nicht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, ich bin klug und gut und ich dachte, es freut Sie. Norman, das sollten wir ein für alle Mal klarstellen. Also hatte Adam recht. Die Protokolle sind echt. Es war wirklich so. Protokolle? Er hat sie also. Die müssen unbedingt vernichtet werden. Warum? Was wird dann aus mir? Du wirst sie nicht mehr treffen. Du bist kein Mensch. Kein richtiger. Wie kommt er dazu, mit meinem Leben herumzuspielen? Er entwirft mich, er lässt mich ins Leben, er plant alles bis ins Detail. Aber ich darf es nicht erleben. Zumindest nicht mit seiner Tochter. Da hört der Spaß auf. Vielleicht mit einer Verlorenen, einem Monstrum, so wie ich. Irgendwie kam er mir schon immer so komisch vor. Und jetzt ist mir auch klar, was das war. Eben dieses Primitive, Archaische. Schon wieder geht oder lacht. Immerhin hat er auf seine primitive, archaische Art die tollsten Klausurnoten geschrieben. Im Gegensatz zu dir, wenn ich mich recht erinnere. Ob Theresa das schon weiß? Allein die Vorstellung mit einem... Ach, mit einem Mal. Das klang aber schon mal ganz anders. Du spinnst wohl. Ich stehe nicht auf Urlaute. Norman ist doch kein Tier. Was ist er dann? Der Prof hat gesagt, sein Gehirn ist etwas ganz Besonderes. Oh. Es hat die Proportionen eines Affen. Genau. Also bezüglich des Größenverhältnisses Großhirn zu Stamm- und Kleinhirn. Aber sein Großhirn hat normale Menschengröße. Ach. Nur die alten Hirnbereiche, die für die Sinneseindrücke und die alten Bilder zuständig sind, die sind überdimensional groß. Überdimensional? Also so eine Art Übermensch, wie? Er macht diesen ganzen Ulk und diese Clownereien. Wie ein Affe im Zoo. Ja. Er schnüffelt und gackert und tanzt herum. Wir haben doch alle schon tausendmal gröhlend in den Vorlesungen gesessen, stimmt's? Trotzdem ist er überdurchschnittlich intelligent. Quatsch. Das ist schon interessant. Wer weiß denn, was da alles vorgeht in diesem überdimensionalen Stammhirn und in diesem mordsmäßigen Kleinhirn? Vielleicht ist er nur ein geniales Monster. Ungemütliche Vorstellung. Der kann doch jeden Moment mit schwingender Keule. Halt doch die Klappe, du Schwachkopf. Psst. Hi, Leute. Hi, Norman. Hi. Ich? Wer ist das, ich? Bis gestern war ich noch ein komisches Etwas, aber immerhin komplett. Heute bin ich nur noch halb. So ein Wesen kann doch nur an seiner Welt verzweifeln. Und an seiner Wahrnehmung. Sie haben völlig recht. Jeder, der ein solches bemitleidenswertes Geschöpf ins Leben ruft, macht sich strafbar. Denn letztlich kann doch keiner die Hand dafür ins Feuer legen, was der Konflikt der Arten in seinem Innern bewirkt. Oder? Okay. Sie geben nun immerhin schon zu, dass diese Versuche zwar problematisch, aber denkbar sind. Und Sie können sich ein solches Geschöpf und seine Probleme sehr plastisch vorstellen. Haben Sie dieses Tagebuch wirklich nie gesehen? Kaum zu glauben. Das entspricht doch alles den bekannten Fantasien zu diesem Thema Affenmensch, King Kong, Monster, Frankenstein. Dieses angebliche Tagebuch ist doch der plumpe Versuch, mich als Präsidentschaftskandidaten zu diffamieren. Ist Ihnen das immer noch nicht klar? Listen. Lange, unendlich lange Listen. Weiße Listen mit kleinen schwarzen Krakeln. Wer auf der Liste ist, existiert. Ein Leben auf der Liste. Nummer 2.867.433. Das ist was. Da ist man wer. Eine Identität. 2.867.433. Ja. Und ich? Nichts. 0000000. Ich existiere nicht. Meine Papiere müssen gefälscht sein. Meine Mutter war nirgendwo registriert. Ein halber Mensch. Ein Monstrum, dem man keine Frau anvertraut. Ein Mensch kann sich nachweisen, muss sich ausweisen mit Amtsstempel und Registriernummer. Warum sollte der Affe in mir sich diesem kahlköpfigen, blinden, tauben Neurotikum-Mensch unterwerfen, das sich für die Krone der Schöpfung hält und nicht merkt, dass es bereits degeneriert? Wie soll ich so leben, wie ich bin? Was wird aus uns? Uns? Na klar aus uns. Wir beide. Wir. Oder meinst du, was wird aus mir? Ich meine uns. Dich und mich. Du willst bei mir bleiben? Unbedingt. Und Adam? Ach, hör auf mit Adam. Der interessiert mich doch gar nicht. Ah, wirklich? Ja, wirklich. Ich meine uns. Dich und mich. Willst du das denn nicht? Zählt noch, was ich will. Ich? Das Monstrum? Der Alien? Die Chimäre? Das Tier? Ach, hör mit dem Mist auf. Wer weiß, vielleicht lauert es in mir. Mit den Menschen, da hat man ja schon so seine statistischen Erfahrungen. Aber mit so etwas wie mir? Was passiert denn, wenn ich mal so richtig gereizt werde? Vielleicht zerfleische ich dann meinen Gegner. Vielleicht fresse ich meine eigenen Kinder auf. Sollte ich mal welche haben. Willst du das Risiko eingehen? Ständig in Unsicherheit darüber, was im nächsten Moment passiert? Welche unentdeckten Seiten meiner selbst plötzlich hervorbrechen? Ich jedenfalls kann doch keinerlei Garantie dafür geben und du auch nicht. Wie kannst du dann so naiv sagen, wir? Vielleicht gibt es da gar kein Wir, weil wir einfach zu verschieden sind. Sei wieder mein alter Affe, bitte. Du meinst ein Clown. Und dann die Liebe. Wo sitzt sie? Welches Hirn liebt? Oder welches Hirn liebt am stärksten, am rücksichtsvollsten, am leidenschaftlichsten? Welche Liebe soll schweigen? Welche die Vormacht haben? Es tut mir leid, Norman. Ich bin nicht Herr meiner selbst gewesen. Es tut mir sehr leid. Du hättest es von mir erfahren müssen, aber nicht so. Mir fiel nur die Vorstellung so schwer. Dass ihre Tochter ertragen muss, wovon sie dachten, es nur sich selbst eingebrockt zu haben. Und dir natürlich. Vor allem dir. Dabei bin ich so stolz auf dich. Stolz? Du hast großartige Fähigkeiten, Norman. Wir sollten dein Geheimnis offenbaren. Wem? Allen. Der gesamten Öffentlichkeit. Ich habe mich versündigt. Um einen alten, aber wie mir scheint, passenden Ausdruck zu wählen. Ich habe die Regeln der Menschlichkeit und der Schöpfung gebrochen. Ich habe mich nach allen Gesetzen unverzeihlich strafbar gemacht. Ein Wesen zu schaffen, das... Es war ein irriger Versuch. Ich hätte nie mit diesem Ergebnis gerechnet, niemals. Lassen Sie mir Zeit. 1-2 Monate. Ich fürchte, im Institut ist schon was durchgesickert. Und so zu tun wie bisher? Dass ich zwar etwas seltsam bin, aber doch ein Mensch. Willst du das denn? Würden Sie mit mir tauschen wollen? Eine müßige Frage. Niemand kann tauschen. Wir müssen uns alle so akzeptieren, wie wir sind. Habe ich keinen Anspruch auf Menschenrechte. Hör zu, Norman. Ich arbeite an einem neuen Verfahren. Aber es ist noch nicht ausgereift. Und es weiß niemand davon. Wirklich niemand. Was haben Sie vor? Ich stelle es mir vor wie eine visionäre Reise in eine andere Spezies. Wie eine Art inneren Ausflug in andere Seinsformen. Ein Mensch, der plötzlich tierische Eigenschaften annimmt? Und umgekehrt. Den Teil aufheben, der tierischer Natur ist. Sozusagen ein unendlicher Trip ins Menschsein. Sie meinen, damit hätte ich eine Chance, den tierischen Teil meiner Natur abzulegen und zum vollständigen Menschen zu mutieren? Keine Mutation, mehr ein beschleunigter Evolutionsprozess. Wie weit sind Sie mit Ihren Experimenten? Ich hatte schon gute Ergebnisse. Ach, weichen Sie nicht aus, sagen Sie mir die Wahrheit. Es zielt auf die Funktionsweise des Hirns. Der passivere, vorherrschende Teil wird aktiviert, der aktivere gehemmt. Es geht um ein sehr differenziertes, ausgefeiltes Gleichgewicht. Die anderen körperlichen Veränderungen sind nur Begleiterscheinungen. Die sieht man freilich sehr schnell, aber die eigentliche Wirkung, die Bewusstseinsveränderung, die zeigt sich erst nach ein paar Monaten. Ich sollte mich mit meinem Schicksal abfinden. Nein, Norman. Ich tue alles, was ich kann. Was könnte mir passieren? Wenn es nicht funktioniert, bleibe ich, wie ich bin, oder? Vielleicht. Er blieb aber nicht, wie er war. Wer? Na, Norman. Norman, ja natürlich, Norman. Es ist damals schiefgegangen, nicht wahr? Zuerst starb Norman, dann wanderte Professor Benrath in die Klapse, wo er, welch ein Zufall, rechtzeitig das Zeitliche segnete. So war es doch. Das waren höchst illegale, widerliche Experimente. Von denen Sie wussten. Wir leben in einem Rechtsstaat. Als Präsident dieses Landes... Ja, ich bin ein Mörder. Ach. Ah? Der Mörder einer Vision. Einer Vision mit Tagebuch. Sie sollten darüber unbedingt schreiben. Schnell, bevor es keiner mehr glaubt. Der Tag vor der Wahl ist wie geschaffen dafür. Morgen will es nämlich schon keiner mehr hören. Ja, schreiben Sie diesen Schwachsinn. Viel Spaß bei Ihrer Märchenstunde. Ich habe Wichtigeres zu tun. Guten Tag. Und? Er war's. Er hat's getan. Kaltblütig. Was wird hier gespielt, Robert? Der weiß doch viel mehr. Wir werden hier verarscht. Die Affengeschichte glaubt uns kein Mensch, das weiß er genau. Wir haben uns ganz schön ins Boxhorn jagen lassen. Darüber sollten wir mal in Ruhe nachdenken. In Ruhe nachdenken? In 24 Stunden ist alles zu spät. Ich glaube, wir sollten uns mehr um die Herkunft des Tagebuchs kümmern. Oh, Mist. Da ist wahrscheinlich die eigentliche Story. Ich denke, wir müssen bei Adams politischen Gegnern suchen. Genau, ich habe die Liste aller aktiven Wahlkämpfer der Gegenseite. Da wird sich bestimmt etwas finden lassen. Wurm, Hund, Affen, Mensch. Alles in einem. Evolution ist Chronologie. das Hintereinander. Am Anfang war der Wurm, am Ende der Mensch. Bisher. Es geht weiter. Vielleicht bin ich ein Zeitgereister. Ein Geschöpf aus der Zukunft. Aber Sie halten mich für einen aus der Vergangenheit. Denn sonst wären Sie ja Vergangenheit. Aber ich bin einsam. Ich gehöre hier nicht hin. Nicht so. Ich muss einen Teil von mir zum Schweigen bringen. Ich werde es tun. Ich werde es wirklich tun. Ein kleiner Eingriff in die göttliche Ordnung. Und schon dreht sich die Welt anders herum. Ein kleiner Urknall. Ping. Und es beginnt die kurze Reise durch die Evolution im Zeitraffer. Aus dem Affen wird ein Mensch. Ein blinder, tauber, geruchssinnloser Teppich, der Dummkopf, der nicht richtig lachen kann. Es ist, als ob ich mich verstümmele. Muss ich das tun? Und Theresa? Wird sie den lieben, der ich nachher bin? Und wenn es schief geht? Ich brauche dann nur noch so viel Verstand, um meiner lächerlichen Existenz ein Ende zu setzen. Hallo? Theresa, es hat funktioniert. Oh. Genau wie du gesagt hast, sie glauben, ich bin der Mörder und trauen sich nicht mehr. Sie glauben dem Affen nicht. Na siehst du, wir haben es geschafft. Ja, die Idee, ihnen das Tagebuch zu geben, war sehr gut. Ja, verrückt. Ich bin lieber ein Mörder als ein Affe. Halbaffe? Keine Beleidigung. Na, aber ganz im Gegenteil. Sag mal, duftendste aller schönen Rosen, ja. Habe ich eigentlich jemals Andeutungen über die Injektionen gemacht? Kommt da eine Spritze vor im Tagebuch? Du hast das doch alles nochmal gelesen, oder? Nein, keine Spritze. Ah. Ich bin alles nochmal ganz akribisch durchgegangen. Ja. Sonst hätte ich das doch nicht gemacht. Ah. Die letzten Seiten habe ich ohnehin rausgerissen. Oh, fühle dich drückendst verküsst, Mimöslein. Oh, alter Affe. Alt? Wieso alt? Ist vielleicht doch der Affe in mir viel glücklicher? Ich will das nicht aufgeben. Diese Gerüche, diese Geräusche. Ich weiß, dass die Menschen, die reinen Menschen, die nur Menschen, sie nicht haben. Ich werde jetzt noch einmal hinausgehen und tief einatmen und lauschen. Abschied nehmen und hoffen, dass ich mich an sie erinnern werde. Später. Bist du soweit? Ja, kann losgehen. Ganz sicher. Überleg es dir gut. Denk nicht an Theresa, denk an dich. Ich habe dir nie verschwiegen, dass alles noch im Experimentierstadium ist. Im schlimmsten Fall... Ich weiß, aber ich will es so. Bitte. Hast du Theresa von unserem Vorhaben erzählt? Nein. Nein? Sie würde es nicht zulassen. Hat sie das gesagt? Ja. Du bist sehr mutig. Habe ich eine Wahl? Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre. Sagen Sie, Professor, im Grunde verachten Sie mich, nicht wahr? Oh nein, ganz im Gegenteil, ich... Warte. Ich glaube, da steht jemand vor der Tür. Was wollen Sie hier? Haben Sie gelauscht? Nein, ich stand nur zufällig im Flur. Aber wo ich schon mal da bin, ja? Ach, der gute Norman holt sich beim Prof die neue Dopingration, wie? Sag mal, Norman, wie groß soll dein Gehirn denn noch werden? Hm? Größe ist nicht alles. Glaub mir. Sie werden nie hinter das Geheimnis kommen. Geheimnis, so. Naja, so geheim ist das nun auch nicht mehr. Außerdem hätte ich Lust auf ein kleines Selbstexperiment. Nein, nein, legen Sie die Spritze weg, Adam. Mit einem Mal so ängstlich, Professor? Lass die Finger davon, du Dummkopf. Ach, unser gedopptes Superhirn fürchtet die Konkurrenz, wie? Zu spät, sieh her. Professor, das, nein. Sieh das, hilf mir, Norman. Was denn, Professor? Ist das Zeug etwa gefährlich? Los, aus mit der Sprache. Oder möchten Sie vielleicht den Rest selbst? Hier. Nein, nicht. Sie sind ein Idiot, Adam. Das Mittel war für Norman konzipiert und nur für ihn, verstehen Sie? Nein, wie sollten Sie? Professor, hier ist eine neue Spritze. Wo haben Sie das Mittel? Es ist nicht mehr da. Es gab nur diese kleine Menge. Sinnlos verschleudert, Sie hirnloser Trottel, Sie... Sind das Monster! Bläh. Sie geistloser Schwachkopf! Beruhigen Sie sich, Professor. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Es tut mir so leid, Norman. Ich werde es wiederherstellen. Ich brauche nur etwas. Zeit. Keine Sorge. Solange bleib einfach so, wie du bist. Vielleicht werde ich jetzt ja auch so wie du. Nicht mehr so vertrocknet rational. Nicht mehr so lebensspröde, so ausgedörrt, verhalten, verhärmt. Gib mir etwas Wasser, bitte. Ich fühle mich ein wenig seltsam. Ja, ich kann schon gar nicht, ja. Ich fühle mich gut. Das Zeug wirkt schon, ich spür's. So, von nun an hört die Geheimniskrämerei auf. Klar, Professor? Ich werde Teilnehmer Ihres Dopingprogramms. Verstanden? Oder ich verplappere mich mal bei nächster Gelegenheit. Schade, Norman. Deine Glanzzeit ist jetzt vorbei. Jetzt ist der kleine Halbaffe nichts weiter mehr als nur ein Halbaffe mit zu großem Stammhirn. Sei zufrieden damit und überlass das Feld endlich denen, die es verdient haben. Er weiß nicht, was da auf ihn zukommt. Der Dummkopf. Heute frage ich mich manchmal, ob der alte Benrad das nicht vielleicht alles doch eingefädelt hatte. Der arme Adam. Ich hätte es nie für möglich gehalten, Mitleid mit ihm zu empfinden. Aber Benrads Mittel schlug erbarmungslos zu. Die Veränderungen in den paar Wochen, die ihm blieben. Die anderen haben gar nicht kapiert, was da vor sich ging. Nur haben sie uns immer öfter verwechselt. Adam wurde mir täglich ähnlicher. Das allmähliche Vorstülpen der Augenbrauen, der dunkle Flaum, der sich allmählich auf der Haut ausbreitete. Vor allem aber veränderte sich sein Verhalten. Wie die anderen Studenten stutzten, wie ihr Blick von Adam zu mir wanderte und wieder zurück, wenn sie Adam riefen, aber dann nicht mehr wussten, meinten sie ihn oder meinten sie mich. Auch seine Art zu gehen, dieser schlaksige, federnde, weiche Gang, das befreite Lachen. Sein Organismus spielte nicht mit. Benrad hatte das Mittel für mich konzipiert. Hat ein ganzes Jahr lang all seine Energie und seinen Erfindergeist investiert. Wahrscheinlich hätte es gewirkt. Aber Benrad verfiel zusehends, redete wirres Zeug, bis sie ihn schließlich eingewickelt und abtransportiert haben. Wie einen eingesponnenen Käfer. Wie eine Larve sah er aus, als sie ihn in den Wagen schoben. In die Irrenanstalt haben sie ihn gebracht. Äußerlich wirklich ein Wurm, wie am Anfang der Evolution, die er erforscht und deren Geheimnis er entdeckt hatte. Jetzt hilflos, lebensunfähig, innen nur noch Großhirn. Wirklich verstehen konnte ja keiner die Dinge, die er sagte. Adam hat den Kampf bald aufgegeben. Ich glaube, er hat sich am Ende sogar geöffnet. Sich gelöst, die Welt anders wahrgenommen, freier, als sei ihm eine Einsicht gekommen, eine Erkenntnis, was das Leben an sich bedeutet. Er suchte Nähe zu mir, dem Affenmenschen. Norman, du weißt, was in mir vorgeht. Meine Knochen, meine Muskeln, alle Nerven und Zellen. Weißt du, jeder Winkel meines wachsend herrlich hässlichen Körpers tut mir von Tag zu Tag mehr weh. Aber meine Kraft schwindet, kann es spüren. Das Bersten, Norman, das Reißen, wie mein Innerstes schwillt und und bald werde ich. Du wirst leben. Du wirst leben. Ach, wie denn? Wie denn? Ich sterbe, aber du wirst leben. Mit amtlichen Papieren. Mit geprüfter Identität. Mit meiner Identität. Ah. Morgen. Ein Tag wie tausend andere. Milliarden Tage vorher und nachher. Sonne rauf, Sonne runter. Und dazwischen viel Licht und viel Schatten. Morgen ein Tag für mich. Morgen ist es soweit. Ein Affe wird Präsident. Ein Witz, ein Triumph. Wenn der alte Benrad das noch hätte miterleben können. Die Krönung seines Experiments. Ich arbeite an einem Gegenmittel gegen alle Großhirnhöllen. Eines Tages wird es soweit sein. Dann wird gelacht, gealbert, gesungen und gespielt. Und geliebt, natürlich. Wenn erst das Kleinhirn ins Bewusstsein dringt, wenn das Stammhirn sich mit dem Großhirn austauschen kann, das wird eine Welt. Alt und neu und ganz, ganz anders. Das ist meine Aufgabe. Im Mittelpunkt des Menschen regiert der Affe. Nämlich der Mensch als Ganzes. Mit allen seinen Sinnen, von der Geburt bis zum Tode. Wir wenden uns gegen jede einseitige Ausbeutung seiner Fähigkeiten. Dann sind wir zu schier Unfassbarem in der Lage. Schulen, in denen es Spaß macht zu lernen. Wissenschaft von unbeschwerter Neugier angetrieben. Die Sinnlichkeit des Menschen steht im Vordergrund. Statt sie zu unterdrücken, werden wir sie mit allen Mitteln fördern. Nur so kann unsere Gesellschaft alle Energien freisetzen, die sie für ein menschenwürdiges Leben braucht. Deshalb zählen wir auf Ihre Stimme, liebe Mitbürger. Eine Stimme für uns selbst. Den Menschen als das uralte Wesen, geboren vor Jahrmillionen, verwandt mit allen Kreaturen dieser Welt. Eine Stimme nicht nur für mich. Ihre Stimme für den Menschen. Den Affen. Den Wurm. Menschen, Affen, Wurm. Der Affe von Katja Reinicke. Die Rollen und ihre Darsteller: Präsidentschaftskandidat Adam Smith alias Norman Miller, Felix von Manteuffel. Der junge Norman Miller, Hüseyin Michael Cirpici. Theresa, Adela Floro. Adam Smith, Jens Harzer. Robert Homan, Peter Bammler. Sue Klein, Irina Wanka. Professor Benrad, Helmut Stange. In weiteren Rollen Franziska Bayer, Dejan Butschin, Katharina Hauter, Tristan Seid und Philipp Moschitz. Technische Realisation Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Martin Heindl. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.